Sauter und Co., Sie sprechen mit Melanie Sommer, guten Tag. Margarete Zaun von Earthwind Recycling, guten Tag. Sie hatten heute Vormittag bei mir angerufen, aber da war ich in einer Besprechung. Ja, genau. Also, wir haben da von Ihnen heute eine dritte Mahnung bekommen. Ja? Ich wollte nur sagen, dass ich Ihnen das Geld heute noch überweise. Geben Sie mir bitte mal die Rechnungsnummer. Ja, das ist die SA 93 S 01430. Augenblick bitte. 1430. So. Vom 2.9. über 95.000 Euro. Genau. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Aber wir hatten große Personalprobleme in unserer Buchhaltung. Mein Vorgänger hat hier ein schreckliches Chaos hinterlassen und ich musste mich erst einarbeiten. Aber heute geht die Überweisung auf jeden Fall raus. Dann ist ja alles in Ordnung. Darf ich Sie daran erinnern, die Mahngebühr und die Verzugszinsen nicht zu vergessen? Über das wollte ich gerade noch mit Ihnen reden, Frau Zaun. Ich meine, wir sind ein alter Kunde von Ihnen und so etwas ist wirklich zum ersten Mal passiert. Ginge es nicht vielleicht auch ohne Mahngebühr und Verzugszinsen? Ich weiß, dass Ihr Unternehmen ein langjähriger Geschäftspartner von Earthwind ist. Aber die Mahngebühr von 100 Euro haben wir Ihnen bereits mit der ersten Mahnung vom 11.12. letzten Jahres in Rechnung gestellt. Und die Verzugszinsen von 0,5% mit der zweiten Mahnung vom 12.01. dieses Jahres. Hier handelt es sich ja schließlich bereits um eine dritte Mahnung. Ich sehe von daher leider keine andere Möglichkeit. Das ist schade, aber wenn es gar nicht anders geht, dann geht also die Überweisung über den ausstehenden Betrag inklusive Mahngebühr und Verzugszinsen noch heute an Sie raus. Alles klar. Dann mache ich hier einen Vermerk, dass der Betrag unterwegs ist. Laut Frau, wie war bitte nochmal Ihr Name? Sommer. Melanie Sommer. Sommer. Gut, Frau Sommer. Dann ist die Sache damit, denke ich, geklärt. Auf Wiederhören. Wiederhören.